Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt ja mehrere Arten, Wissenschaft zu betreiben. Da ist zunächst einmal, also namentlich Naturwissenschaft, da gibt es zunächst einmal die Variante, man möchte ein Phänomen erzeugen. Das heißt, man arbeitet im Labor, im Experiment, man versucht ein Experiment zu designen und das auch durchzuführen, mit klar kontrollierten Rand- und Anfangsbedingungen, und dann holt man das Phänomen sozusagen heraus, untersucht es, stellt fest, unter welchen Bedingungen verändert sich das Phänomen und so weiter. Saubere, experimenteller Ansatz. Dann gibt es die Variante, dass man ein bereits existierendes Phänomen in der Natur untersucht und genauestens überprüft. Unter welchen Bedingungen taucht es auf und so weiter. Das heißt, man hat da so zwei verschiedene Varianten. Einmal etwas unkontrollierte Bedingungen. Die Natur ist natürlich ein sehr komplexer Zusammenhang. Und einmal ganz kontrollierte Bedingungen im Labor. Habe ich ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, was Naturwissenschaften kann und was sie nicht kann. Also. Und dann gibt es eine Variante, die finde ich persönlich eigentlich eine der allerangenehmsten, weil sie ist relativ arbeitssparsam. Sie braucht nicht so viel Arbeit, sondern sie braucht vor allen Dingen Fantasie, nämlich die Gedankenexperimente. Was wäre, wenn? Also aus dem, was man weiß, konstruiert man gedanklich ein Experiment. Was würde eigentlich passieren, wenn? Und ein solches Gedankenexperiment, das möchte ich Ihnen heute mal präsentieren. Was würde eigentlich passieren, wenn das Magnetfeld der Erde komplett verschwunden ist? Merken wir das irgendwie oder nicht? Also, der Titel der Sendung ist, was passiert, wenn das Erdmagnetfeld verschwindet? Na? Dass die Erde ein Magnetfeld hat, das wissen wir ja alle. Aber was passiert, wenn es weg ist? Ja? Komplett weg. Und dass das schon mal passiert ist, das ist auch bekannt. Und dann ist die Frage, merken wir das, wenn das verschwunden ist? Oder merken wir das nicht? Zunächst mal ganz kurz. Magnetfeld der Erde ist klar. Das ist das Magnetfeld wie von einem Stabmagneten. Ne? Es kommt also, die Feldlinien kommen aus dem Erdkörper heraus, gehen weit in den interplanetaren Raum raus und schließen sich an der anderen Seite des Erdkörpers wieder. Nur wie beim Stabmagneten auch. Aus dem einen Pol kommen die Feldlinien raus, in dem anderen Pol gehen sie rein. Es gibt ja keine offenen Feldlinien, denn die Feldlinien eines Magneten haben etwas damit zu tun, dass Ströme fließen, und deswegen gibt es keine magnetischen Monopole. Jede magnetische Feldlinie ist geschlossen. Die Erde hat ein solches Magnetfeld. Übrigens, ich will das nur noch mal sagen, also einige mögen lächeln, vielleicht auch sogar lachen. Das Magnetfeld der Erde ist nicht dafür zuständig, dass die Erde eine Atmosphäre hat. Die Erde hat deshalb eine Atmosphäre, weil sie eine gewisse Masse hat. Die Atmosphäre um die Erde wird von der Schwerkraft der Erde festgehalten, nicht vom Magnetfeld. Also es ist nicht so, dass die Atmosphäre der Erde verschwände, nur wenn das Magnetfeld verschwunden ist. Dass das Magnetfeld verschwunden ist, das wissen wir. Das wissen wir aus vielen geologischen Untersuchungen der Gesteine, nämlich der Gestein der letzten 400 Millionen Jahre ungefähr, wissen wir, dass das Magnetfeld der Erde sich immer mal wieder in seiner Richtung umgepolt hat. Das ist sozusagen in den Gesteinen eingefroren, die jeweilige Magnetfeldrichtung. Und da sich ja nun aus den, zum Beispiel aus den atlantischen Gräben immer wieder Material hervorkommt, ja, aus den atlantischen Rücken kommt es raus, weiß man also ganz genau, in welcher Zeit das Magnetfeld der Erde sich immer mal wieder umgepolt hat. Und das ist passiert. Das heißt, das Magnetfeld der Erde ist eben nicht so wie das eines Stabmagneten, da ist es nämlich relativ konstant, sondern das Magnetfeld der Erde scheint dynamisch zu sein. Es verändert sich, es verändert seine Richtung komplett, und wenn es also sich umpolt, also da, wo eben noch der magnetische Südpol war, ist im nächsten Moment, geologisch gesprochen, der magnetische Nordpol und umgekehrt. Wenn das also ein dynamisches Phänomen ist, dann muss es eine Maschine geben, die dafür verantwortlich ist, dass die Erde ein Magnetfeld hat. Das ist der Erddynamo. Eine außerordentlich komplizierte Maschine. Maschine deshalb, weil sie Bewegungsenergie, also kinetische Energie der Erde, in magnetische Energie verwandelt. Welche Bewegungsenergien sind das? Nur das ist zum einen die Rotation des Erdkörpers und zum anderen sind das die Bewegung, die Konvektionsbewegung im Erdinnern. Dadurch gespeist, dass der Erdkern sehr heiß ist, das über ihm liegende flüssige Gestein wird also erwärmt, steigt auf, kühlt sich ab. Man hat also eine Rollenbewegung im Erdinnern, und die Überlagerung der Rotation der Erde mit der Rollenbewegung im Innern führt zu einem Erddynamo. Genau wie beim Fahrrad, wo ja auch Bewegungsenergie in magnetische Energie umgebaut wird. Jetzt ist es aber so, dass durch diese Bewegung die Magnetfeldlinien verzerrt werden und verschert werden. Das heißt, die Magnetfeldlinien bewegen sich praktisch mit den Konvektionsströmungen und der Rotation mit. Das führt dazu, dass immer und immer wieder im Erdinnern magnetische Feldlinien sehr nah aneinander kommen, die eine antiparallele Richtung haben. Und wenn das passiert, dann wird die magnetische Energie in Wärme umgewandelt, das Magnetfeld zerfällt. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Kein Dynamo kann ohne diesen Zerfallsprozess ein Magnetfeld erzeugen, das größer ist, eine größere Ausdehnung hat als die Ausdehnung des Dynamos. Ansonsten wäre ja das Magnetfeld praktisch nur im Erdinnern und würde nicht aus der Erde rauskommen. Ne? Also um solche großen Räume, um solche großen Strukturen entstehen zu lassen, muss es im Erdinnern zu solchen sogenannten Rekonnektionsprozessen kommen, wo magnetische Feldlinien sich wieder neu verknüpfen. Es führt halt im Laufe der Jahrmillionen dazu, dass das Magnetfeld auch wieder schwächer wird. Ne? Immer und immer wieder schwächer wird und irgendwann kippt der Dynamo um, zack. Und dann hat man eine neue Magnetfeldstruktur, die im Prinzip genauso aussieht, nur ist die Feldrichtung umgekehrt. Das ist schon oft passiert. In den letzten 400 Millionen Jahren im Mittel, man kann keine wirkliche Periodizität angeben, das System ist also leicht chaotisch, im Mittel alle 250.000 Jahre kippt das Magnetfeld um. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, aber so lange wie jetzt, so lange, hatten wir noch kein stabiles Magnetfeld. Die letzten 730.000 Jahre ist das Magnetfeld der Erde stabil geblieben. Mit anderen Worten, wir sind längst über die Frist. Das müsste eigentlich passieren. Und de facto ist es auch so. In den letzten 200 Jahren ist das Magnetfeld um knapp 10% schwächer geworden. Außerdem fängt der magnetische Südpol, der übrigens im Norden liegt, hat in den letzten 200 Jahren 1100 Kilometer Wanderung hinter sich. Das ist die schnellste Wanderung in den letzten 730.000 Jahren. So schnell ist der Pol noch nie gewandert. Und die Geophysiker gehen davon aus, dass das Magnetfeld also tatsächlich in den nächsten 1500 bis 2000 Jahren zusammenbrechen wird. Welche Konsequenzen hatten das jetzt für uns Lebewesen? Denn schließlich kommt ja von der Sonne ein sehr starker Plasmawind mit ziemlich energetischen Teilchen. Würde das bedeuten, dass wir hier auf der Erde also enorme gesundheitliche Schäden dadurch hätten, dass die Erde kein Magnetfeld mehr hat? Denn solange sie eins hat, schirmt sie ja diese hochenergetischen Ladungsträger, Protonen und Elektronen, von der Erde ab, denn die Ladungen können sich ja nicht senkrecht zu den Feldlinien bewegen, ja, da werden die festgehalten, sondern die bewegen sich dann zwischen den magnetischen Polen rauf und runter und werden da gespeichert. Abgesehen davon ist natürlich auch die Atmosphäre ein wichtiger Absorber dieser sogenannten kosmischen Strahlung, die eigentlich keine Strahlung ist, sondern ein Teilchenstrom von der Sonne. Man kann sich jetzt fragen, was passiert eigentlich, wenn die Erde überhaupt kein Magnetfeld hat? Dynamo komplett aus, gar nichts mehr. Ja? Knallt dann der Strom von Teilchen von der Sonne direkt auf die Oberfläche oder was passiert da? Müssen wir befürchten, dass wir hier also dann wahnsinnig verletzt werden, dass wir überhaupt nicht leben können, weil wir unter diesem Bombardement von Teilchen stehen? Es stellt sich heraus, wenn man das macht, wenn man also mal zum Beispiel das Gedankenexperiment in ein Computerprogramm übersetzt und simuliert, wie wechselwirkt die unmagnetisierte Erde mit der Sonne, mit dem Sonnenwind, dann kommt was ganz Tolles heraus. Die Erde, kann ich Sie schon mal beruhigen, magnetisiert sich selbst. Ihre Hochatmosphäre, die sogenannte Ionosphäre, erzeugt ein Magnetfeld. Sie werden es nicht glauben, es ist ungeheuerlich. Also, ach, das ist eine tolle Geschichte. Also, von der Sonne kommt ein Sonnenwind, das ist ein Plasma. Das ist also ein Wind von rein nur geladenen Teilchen, der strömt mit 400 bis 500 Kilometer pro Sekunde auf die Erde. Er trägt nicht nur geladene Teilchen, sondern auch ein Magnetfeld. Die Erde hat in ihrer Hochatmosphäre ebenfalls geladene Teilchen und ein Plasma, ja, verhindert das Eindringen eines Magnetfeldes. Was jetzt passiert, in den Simulationen sieht man es wunderbar, das Magnetfeld des Sonnenwindes drapiert sich sozusagen um die Erde herum, zunächst mal, und der Sonnenwind drückt aber aufgrund seiner Geschwindigkeit, der hat ja einen Staudruck, den kennen Sie alle, wenn Sie schon mit dem Fahrrad im Hut gefahren sind, ja, wenn Sie richtig schnell fahren, fliegt Ihnen der Hut davon, das ist der Staudruck. Der Staudruck presst nun Sonnenwindplasma auf das Ionosphärenplasma der Erde. Das Ionosphärenplasma der Erde ist aber kein reines Plasma, sondern besteht zu einem gewissen Prozentsatz aus neutralem Gas. Also hier atmosphärischem Gas. Und jetzt kommt's. Jetzt müssen Sie aufpassen, das ist irre. Die Elektronen aus dem Sonnenwindplasma stoßen anders mit den Neutralgasteilchen der Ionosphäre zusammen, als die Protonen das tun. Das heißt, wir haben, die Elektronen sind negativ geladen, die Protonen sind positiv geladen, wir haben also unterschiedliche Kräfte auf die Elektronen wirken, als relativ dazu die Protonen. Mit anderen Worten, die Elektronen werden schneller abgebremst als die Protonen. Ein solcher Unterschied in der Kraftwirkung auf Teilchen mit unterschiedlichen Ladungen führt zu einem elektrischen Strom. Elektrischer Strom führt immer zu Magnetfeldern und auf der sonnenzugewandten Seite der Erde erzeugen diese Selbstmagnetisierungsprozesse ein Magnetfeld. Und zwar in Form von langen Schläuchen, die praktisch um die Erde, wenn ich jetzt die Erde bin, vor mir, und die Kamera ist die Sonne, vor mir, ja, entstehen magnetische Filamente, und selbst dann, wenn die Erde sich dreht, bleiben diese magnetischen Filamente immer an der Erde, der Sonne zugewandten Seite, immer. Und das Irre ist nur, die Rechnungen stellen fest, dass in einer Höhe von 350 Kilometern in weniger als einer Stunde die gleiche Magnetfeldstärke durch diesen Selbstmagnetisierungsprozess entsteht, wie wir sie heute in dieser Höhe haben, ausgelöst durch den Dynamo, der ja in der Erde, im Erdkern steckt, ja, beziehungsweise im Erdinnern, nicht direkt im Erdkern, und damit ein sehr großes Magnetfeld erzeugt, ein ausgedehntes Magnetfeld. Die Selbstmagnetisierungsprozesse sind ganz anders. Die erzeugen lokale Magnetfelder, aber die haben die gleiche Stärke. Das heißt, für den Sonnenwind ist es völlig unerheblich, ob da nun ein Magnetfeld ist, das durch ein Dynamo im Erdinnern erzeugt wird oder durch diese selbst erzeugten magnetischen Filamente. Er kann nicht beliebig tief in die Erdatmosphäre eindringen, sondern die Erde wird durch diesen Prozess fantastisch abgeschirmt vor der kosmischen Strahlung. Das ist natürlich ein Ding. Weil ich habe ja immer gedacht, muss ich jetzt ehrlich sagen, Magnetfeld, das ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass auf einem Planeten überhaupt Leben entstehen kann. Weil ich immer gesagt habe, naja, wenn das Magnetfeld nicht da ist, dann kann das Leben auch nicht sehr große Strukturen aufbauen, weil die radioaktive Belastung durch die kosmische Strahlung zu hoch ist. Jetzt stellt sich heraus, wenn ein Planet eine genügend große Masse hat und er damit eine hinreichend große und tiefe Atmosphäre halten kann, und er wird dann von einem Stern angeblasen, wie die Erde von der Sonne, dann entstehen immer in der Hochatmosphäre magnetische Filamente, die einen Selbstmagnetisierungsprozess erzeugen. Immer. Und zwar schlicht und ergreifend durch die Regeln der Elektrodynamik. Das lässt sich gar nicht verhindern. Jetzt kommt's. Das ist nichts Neues im Grunde genommen. Die Effizienz ist etwas Neues, dass dieser Prozess so effizient ist, in weniger als einer Stunde solche Magnetfelder zu erzeugen. Aber wir wissen, dass das tatsächlich so funktioniert, und zwar von einem Planeten, der zumindest in der Masse und Größe der Erde nicht unähnlich ist. Die Venus. Die Venus hat kein eigenes Magnetfeld. Komisch, ne? Das möchte man doch denken, ist doch ein großer Planet, hat eine riesen Atmosphäre, aber hat kein Magnetfeld. Wahrscheinlich sind in ihrem Innern die Konvektionsströmungen schon erkaltet und deswegen hat die also offenbar kein Magnetfeld, kein Dynamo angetrieben. Aber sie hat magnetische Filamente und zwar genau an der sonnenzugewandten Seite. Das heißt, wir wissen heute aus diesem Gedankenexperiment, wir müssen uns keine Gedanken machen, wenn das Erdmagnetfeld zusammenbricht, dann gibt es eben diesen Selbstmagnetisierungsprozess in der Höhe von 350 Kilometer und alles ist gut. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass dieser Prozess tatsächlich funktioniert aus den Beobachtungen der magnetischen Filamente auf der Venus, beziehungsweise in der Venusatmosphäre. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und es zeigt, dass also eine einfache Betrachtung von solchen komplizierten Zusammenhängen, wo man sagt, nur wenn das weg ist, dann können wir hier nicht auf dem Planeten Erde existieren, dass das falsch ist. Sondern man muss wirklich nicht linear denken. Man muss nämlich denken, aha, wenn das nicht da ist, wie wechselwirkt dann der Sonnenwind mit der Atmosphäre der Erde? Stellt sich raus, die Erde wird durch einen magnetischen Schutzschirm geschützt, den sie selber aufbaut. Und man muss wirklich an Lessing denken in dieser Hinsicht, denn da sind wir noch lange nicht mit zu Ende mit diesen Gedankenexperimenten, die wir im Computer simulieren können. Der Besitz der Wahrheit ist nicht so schön wie der Weg zu ihr.